Gib das Geld, gib das Geld, gib das Geld, gib das Geld. Schieß sie tot, Bank, schieß sie tot, Bank, schieß sie tot, Bank. Gib das Geld, schieß sie tot, Bank, gib das, schieß sie, Opium Main, der Mond geht auf. Meine Sinne werden was hat Gier nach Geld. Sie treibt mich an, unter meiner Jacke eine AK. Ich ziehe die Gun, ich töte jeden Mutterficker, der sich im nervenfuckten Weg stellt. Keine Gnade gegenüber den Typen, die sich als Scheiß-Paramagnet hinstellen, Bitch. Gönne keine Bonzen, das Leben, Bro. Schlachte seine Familie ab, knechte seine Drecksure, das Weib, das dir noch dienen kann. Kranke Liebe, so vergeht, ich fühle dein Herz, schicke Atemzüge voller Hass, machen mich schei. Auf dein Tor, diese Vergewaltige, wie die Seele abgepackter Crackbitches, niemand ist frei. Keine richtigen Gedanken findest du in meinem Schädel, schwarze Milch in meinen Adern siehst du, wenn du mich hier tötest. Pures Opium zieht dich an, koste es, Reinkarnation in deinem Körper, neue Identität. Siehst du spätestens für einen Banküberfall, keine Geiselnahme, so ein Scheiß am Block. Smurf ist drauf, Turn ist dran, jede Tat ist ein Hard Knock Foul. Perspektive gibt es sicher, weil es gibt Kodein und danach wird gejagt, bis es Ob da ist. Ich springe meine Welt, OPM bleibst mein Schub, Opfer bist du tot. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Não me faça ir a fazer um ladrão sem meu buquete. Vai pro espaço e sua família vai sofrer. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. O louco homicida com a arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Não me faça ir a fazer um ladrão sem meu buquete. Vai pro espaço e sua família vai sofrer. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. O louco homicida com a arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr. Você se deparou agora com um grande problema. Quero ver seu sangue jorrar porque vão decretar sua certeza. Faça tudo o que você tiver. Não tem ninguém na madrugada. Um dia cerrado que você fizer. Sua cabeça vai ser perdida aqui a preço de nada. Não marque bobeira porque você está sendo vigiado pelo catar macabre. Insanamente segue no caminho para jogar sua alma pro diabo. Aqui ele ainda ruim, então se joga no chão. Se liga, meu irmão. A arma está engatilhada para fazer uma vítima. Para jogar no meio da escuridão. É lei do cão, é maldição. Por falta do dinheiro foi criado um assaltante sanguinário com apetite pra matar e nunca vai ter perdão. Não vai ser todo dia que você vai escapar ileso dessa maldita situação. Hoje um homem que sempre foi do bem resolveu tentar de uma vez por todas dar a volta por cima. Mudar de vida, vida fudida. Revolta subiu a cabeça do mais novo psicopata homicida. Dessa maneira vai ser difícil do sistema se livrar desse sujeito que só pensa no dinheiro. Maldito dinheiro que por causa dele pessoas estão trancadas, agoninhadas no cativeiro. Parabéns pra vocês que fazem todo dia nascer mais um bandido criando desgraça. Nessa terra o mundo cada vez pior e o bulldog fantasma lá do cego fazendo parte dessa merda. Fique esperto, pois sua cabeça pode ser o próximo alvo dessa tamanha destruição. Então não pense duas vezes em tal dinheiro, senão seu corpo pode aparecer furado deitado no chão. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Não me faça ir a fazer um ladrão sem meu buquete. Vai pro espaço e sua família vai sofrer. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. O louco homicida com a arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Não me faça ir a fazer um ladrão sem meu buquete. Vai pro espaço e sua família vai sofrer. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld. O louco homicida com a arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr. Killer schleichen durch die Nacht, bekannt als die Schatten unserer Stadt. Überfallmörder jeden Tag, Knarre raus und eingepackt. Geschmuggelte Waffen, nichts geht über meine 9mm. Neuer Lauf gebohrt und bin geboren als ein neuer Täter. Wagen an, los geht die Fahrt. Wir halten direkt vor der Bank. Der Mond scheint auf die Augen schwarz. Ich spür den Hass in meiner Seele. Der Hass, den ich heute deutlich ausdrück. Für all die abgefuckten Bots. Ich brauche das Cash für meinen Konsum. Ich mach keinen Spaß und ich klack klick boom. Familienraub mit meiner Gang. Wir nehmen heute die Kohle mit. Die Schlampe an der Kasse wird danach noch in den Arsch gefegt. Waffe raus, ich ziel auf dich. Komm, gib mir deine Kohle, Bitch. Sonst nehm ich meine Uzi und dann fick ich deinen Kopf. Also laber keine Scheiße. Gib mir sofort dein Loch. Bulle, halt mich auf, denn ich spiel gern nochmal den Tasche voll und ab zum Dicker. Der Sound unser Crew kommt direkt aus deinem Boxen. Wer ist dieser, wer ist dieser, wer ist dieser TME? Der deine Bitch geflitscht, gefickt hat. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Gib das Geld, schieß sie tot, Bang. Não me faça ir a fazer um ladrão sem meu buquete. Vai pro espaço e sua família vai sofrer. Gib das Geld, bem, X se tropem, quebras gay, X se tropem. O louco homicida com arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr. Quebras gay, X se tropem, quebras gay, X se tropem. Não me fazia fazer um latrocínio porque tu vai pro espaço e sua família vai sofrer. Quebras gay, X se tropem, quebras gay, X se tropem. O louco homicida com arma engatilhada pronto para matar se você tenta correr.